Der Besuch des Leibarztes von Per Olof Enquist. Gelesen von Gerd Heidenreich. Ein Podcast von Bayern 2. Es war keine Flucht, sollten Sie später denken. Aber warum dann diese rasende Eile, diese schnellen Bewegungen, dieses Lachen, die knallenden Türen? Es war keine Flucht. Nur die Abreise zu dem wunderbaren Sommer auf Hirschholm. Man lud ein. Am ersten Tag sollten nur 4 Wagen abgehen, am folgenden Tag der Rest des ungeheuren Trosses. Um ein einfaches Landleben zu führen, bedurfte es einer umfassenden Organisation. Im ersten Wagen die Königin Struensee, König Christian VII., der Negerpage Moranti und der Hund des Königs. Man fuhr schweigend. Christian war sehr ruhig. Er hatte die Mitreisenden mit einem geheimnisvollen Lächeln angesehen, das sie nicht deuten konnten. Dessen war er sich sicher. Wenn nicht die Königin Caroline Mathilde, hatte er gedacht, unter ihnen säße, lauschend, dann befänden sich jetzt 4 von den 7 allein in diesem Wagen, und er hätte dann ohne Gefahr Struensee, Moranti oder den Hund, die 3, die er liebte, um Rat fragen können, hinsichtlich der Zeit überwältigender Schwierigkeiten und Entbehrungen, die, wie er sicher wusste, kommen würde. Er wusste es. Und dass Rat und Anweisungen seiner Wohltäterin, der Herrscherin des Universums, noch eine Zeit lang auf sich warten lassen würden. Hier stand einmal ein Schloss. So muss man es sagen. Hier stand es. Und hier wurde es verschlungen von der dänischen Revolution, und nichts ist übrig. Schloss Hirschholm war auf einer Insel angelegt. Das Schloss war von Wasser umgeben. Es lag mitten in einem See. Und in den Nächten war das Wasser von den schlafenden Vögeln bedeckt, die sie so liebte. Besonders wenn sie schliefen, eingerollt in ihre Träume. Das Schloss war ein halbes Jahrhundert erbaut und eigentlich nicht vor 1746 fertig geworden. Es war großartig und schön, ein nordisches Versailles. Aber es ging mit diesem Schloss wie mit vielen kurzen Träumen. Es lebte nur einen Sommer, diesen Sommer 1771. Dann war der Traum vorbei. Und das Schloss stand einsam und unbewohnt da und verfiel langsam. Es brannte nicht, es wurde nicht verwüstet, es starb einfach aus Trauer und dann war es nicht mehr da. Denn es war, als habe dieser unendlich glückliche Sommer das Schloss mit der Pest infiziert. Es war Caroline Mathildes und Struensees Schloss. Und als die Katastrophe kam, wollte niemand mehr diesen Boden betreten, der so infiziert war mit Sünde. Schon 1774 wurden sämtliche Arbeiten am Schloss eingestellt. Um die Jahrhundertwende war der Verfall total. Und nach dem Brand von Schloss Christiansborg beschloss man, Hirschholm abzureißen und das Material zum Wiederaufbau zu verwenden. Alles wurde abgerissen. Die mit geschmackvoller Üppigkeit ausgestatteten Gemächer wurden geplündert und fortgekarrt. Der fantastische große Rittersaal in der Mitte des Schlosses wurde zerstört. Jeder Stein, jeder Marmorblock wurde abtransportiert. Jede Spur des Liebespaares sollte ausgelöscht werden. Das Schloss war ein Schandfleck, infiziert von dem Bastard und seiner Geliebten. Es musste fort, wie wenn ein missliebiges Gesicht von einer Fotografie wegretuschiert wird, damit die Geschichte von etwas Widerwärtigem befreit wurde, das es nie gegeben hatte, nie hätte geben sollen. Die Insel musste von dieser Sünde gereinigt werden. Auf diese Weise ist Schloss Hirschholm das einzige Schloss, das ganz mit einem Liebessommer identifiziert wird, mit Liebe und Tod und der äußersten Grenze des Verbotenen. Und das deshalb in den Tod und Untergang gezwungen wurde. Und heute gibt es auf der Schlossinsel nur eine kleine, im 19. Jahrhundert errichtete Kirche, wie ein Gebet, wie ein letztes Gebet um Vergebung an den großen Gott, ein Gebet um Gnade für diese Sünden, deren 2 lasterhafte Menschen sich schuldig gemacht haben. Sonst nur Gras und Wasser. Aber die Vögel natürlich sind noch da, die sie an jenem späten Abend sah, als sie nach Hirschholm kam und als ein Zeichen aufgefasst hatte, dass sie endlich zu Hause war und in Sicherheit zwischen den Vögeln, die in ihre Träume eingerollt schliefen. Hier lag einmal ein Schloss. Hierher kam sie. Sie erwartete ein Kind, und sie wusste, dass es seins war. Und alle wussten es. Ich erwarte ein Kind, hatte sie gesagt. Und wir wissen, dass es deins ist. Er hatte sie geküsst, aber nichts gesagt. Alles war so schnell gegangen. Er hatte im Laufe von 8 Monaten die dänische Revolution durchgeführt. Die Reformen waren unterschrieben und würden jetzt von diesem Nest der Sünde aus weiter unterschrieben werden, das Schloss Hirschholm hieß und deshalb später ausgelöscht werden musste, wie man die Bettwäsche eines an der Pest Gestorbenen verbrennt. Er hatte in diesem ersten Jahr schon 564 Verordnungen erlassen. Am Ende war es, als gäbe es überhaupt keine Hindernisse. Alles war natürlich und ging leicht. Die Revolution funktionierte bestens, die Feder kratzte, es wurde realisiert und er machte Liebe mit diesem eigentümlichen Mädchen, das sich Königin von Dänemark nannte. Er liebte, schrieb und unterschrieb, die Unterschrift des Königs nicht mehr erforderlich. Er wusste, dass die Kanzleien und Behörden vor Wut dröhnten, doch niemand wagte sich an ihn heran. Und da machte er weiter. Und weiter. Schreibtischrevolutionär, dachte er manchmal. Er hatte den Ausdruck immer verachtet. Aber jetzt schien trotzdem alles vom Schreibtisch aus zu funktionieren, gerade vom Schreibtisch aus. Und es wurde Wirklichkeit. Er verließ ja sein Arbeitszimmer nie, und doch wurde die Revolution durchgeführt. Vielleicht sollten alle Revolutionen so ablaufen, dachte er. Man brauchte keine Truppen, keine Gewalt, keinen Terror, keine Drohung. Nur einen geisteskranken König mit der ganzen Macht und ein Übergabedokument. Er sah ein, dass er vollkommen abhängig war von diesem geisteskranken Knaben. War er genauso abhängig von ihr? Als sie ihm von dem Kind erzählte, war er froh geworden und hatte sofort verstanden, dass das Ende vielleicht nahe war. Sie hatten einander so lange ohne Vorsicht geliebt. Er hatte nie eine Frau getroffen wie dieses junge Mädchen. Es war unfassbar. Angst und Scheu schienen ihr fremd zu sein. Sie war unerfahren und hatte alles wie in einem einzigen Atemzug gelernt. Sie schien ihren Körper zu lieben und schien es zu lieben, den seinen zu benutzen. Nein, er begriff nicht, wo dieses 20-jährige englische Mädchen dies alles gelernt hatte. Und am Ende war sie, weich wie eine Katze, heruntergerollt an seine Seite und hatte gefragt, »Bist du glücklich?« Er wusste, dass er glücklich war. Und dass die Katastrophe jetzt sehr nahe war. »Wir müssen vorsichtig sein«, hatte er geantwortet. »Es ist schon lange zu spät«, hatte sie im Dunkeln geantwortet. »Ich bekomme ein Kind. Und es ist dein Kind. Und die dänische Revolution? Sie werden erfahren, dass es mein Kind ist. Ich habe mit dir das Kind der Revolution gezeugt«, hatte sie geantwortet. Er stand auf, ging zum Fenster, schaute übers Wasser. Die Dämmerung kam jetzt früher, aber es war feuchtwarm und der See um das Schloss war gefüllt mit Pflanzen und Vögeln, und es roch nach Binnensee, schwer, lusterfüllt und gesättigt von Tod. Alles war so schnell gegangen. »Wir haben die Zukunft gezeugt«, hörte er sie aus der Dunkelheit sagen. »Oder sie getötet«, sagte er leise. »Was meinst du damit?« Aber er wusste nicht, warum er das gesagt hatte. Er wusste, dass er sie liebte. Es war nicht nur ihr Körper, ihre fantastische Begabung für die Liebe, ihre erotische Begabung, an die er dachte. Es war auch die Tatsache, dass sie so schnell wuchs und er jede Woche sehen konnte, wie sie eine andere war, dass Explosionsartige bei diesem kleinen, englischen, unschuldsvollen Mädchen, dass sie ihn bald eingeholt hatte und weiter wuchs und ihn vielleicht überholen würde, eine Person werden würde, die er sich nicht vorstellen konnte. Er hatte es nicht für möglich gehalten. Sie hatte wirklich viele Gesichter. Aber kein Geisteskrankes wie Christian. Sie hatte keine schwarze Fackel in sich, die ihr tötendes Dunkel über ihn warf. Nein, sie war eine Unbekannte, die ihn gerade in dem Augenblick lockte, in dem er sie zu sehen glaubte, aber plötzlich einsah, dass er sie nicht gesehen hatte. Ihm fiel ihr Ausdruck wie ein Brandmal in ein Tier ein. Aber sollte Liebe so sein? Er wollte nicht, dass sie so war. »Ich bin ja nur ein Arzt aus Altona«, sagte er. »Ja? Und?« »Es kommt mir manchmal so vor, als sei einem treuherzigen, widerstrebenden, ungenügend gebildeten Arzt aus Altona eine allzu große Aufgabe übertragen worden«, hatte er leise gesagt. Er hatte ihr den Rücken zugekehrt, denn es war das erste Mal, dass er es ihr zu sagen wagte, und er schämte sich ein wenig. Deswegen kehrte er ihr den Rücken zu und wagte nicht, sie anzusehen. Aber er hatte es gesagt und sich geschämt, obwohl es ihm richtig erschien, es gesagt zu haben. Er wollte sich nicht überheben. Es war beinahe eine Todsünde, sich zu überheben, das hatte er als Kind gelernt. Er war nur ein Arzt aus Altona. Das war das Grundlegende. Aber zu diesem kam das Vermessene. Er hatte verstanden, dass ihm eine Aufgabe gegeben worden war, und er hatte sich nicht für zu gering gehalten, obwohl er so hätte denken sollen. Die Hochmütigen bei Hof würden nie gezweifelt haben. Diejenigen, die keine Emporkömmlinge waren. Sie fanden Vermessenheit vollkommen natürlich, weil alles, was sie hatten, geerbt war und nichts aus eigener Kraft erworben. Aber er war nicht hochmütig. Er hatte Angst. Dafür schämte er sich. Den Schweigsamen nannten sie ihn. Das erschreckte sie vielleicht. Er war groß gewachsen, er konnte schweigen. Das erschreckte sie. Aber sie begriffen nicht, dass er im Grunde nur ein Arzt aus Altona war, der so vermessen war, zu glauben, berufen zu sein. Die anderen schämten sich nie. Deshalb hatte er ihr den Rücken zugekehrt. Einmal, gegen Ende des Sommers, nachdem sie das Kind bekommen hatte, war sie zu ihm hereingekommen und hatte gesagt, dass Bernstorff, der verstoßen worden war und sich jetzt auf sein Gut zurückgezogen hatte, zurückgeholt werden müsse. »Er hasst uns«, hatte Strohensee gesagt. »Das spielt keine Rolle, wir brauchen ihn. Er muss besänftigt und benutzt werden, Feind oder nicht.« Und dann hatte sie gesagt, »wir brauchen Flankenschutz.« Er hatte sie nur angestarrt. »Flankenschutz? Woher hatte sie das Wort?« Sie war unglaublich. Es war ein fantastischer Sommer. Sie hoben jede Etikette auf, sie lasen Rousseau, sie änderten den Stil ihrer Kleidung. Sie lebten einfach, sie lebten in der Natur, sie liebten sich. Sie schienen von dem Streben besessen, alle Komponenten des Glücks zu komprimieren, damit auch nicht eine Stunde vergeudet wurde. Besucher waren von den freien Sitten schockiert, die sich aber, wie sie verwundert in ihren Briefen feststellten, nicht in unanständigen Reden äußerten. Alle Regeln waren außer Kraft gesetzt. Die Diener warteten oft, aber nicht immer bei den Mahlzeiten auf. Man verteilte die Verantwortung für die Zubereitung des Essens. Man machte Ausflüge, blieb bis spät abends draußen im Freien. Einmal hatte die Königin ihn bei einem Ausflug an den Strand zwischen die Dünen gezogen, ihre Kleider gelöst, und sie hatten sich geliebt. Das Gefolge hatte den Sand an ihren Kleidern bemerkt, sich aber überhaupt nicht gewundert. Man ließ alle Titel fallen, die Rangordnung verschwand, man redete sich mit Vornamen an. Es war wie ein Traum. Man entdeckte, dass alles einfacher wurde, friedlicher. Das war es, was man auf Hirschholm entdeckte. Dass alles möglich war und dass es möglich war, aus dem Tollhaus herauszutreten. Christian war auch glücklich. Er schien sehr weit entfernt und doch nah. Eines Abends an der Tafel hatte er lächelnd und glücklich zu Struensee gesagt: »Es ist spät. Es ist jetzt Zeit, für den König von Preußen das Bett der Königin aufzusuchen.« Alle hatten gestutzt. Und Struensee hatte in leichtem Ton gefragt: »Der König von Preußen? Wer ist das?« »Das sind doch Sie«, hatte Christian verwundert erwidert. Ihre Schwangerschaft wurde immer sichtbarer, aber sie bestand darauf, durch die Wälder zu reiten und hörte nicht auf die besorgten Einwände der Umgebung. Sie war eine sehr gute Reiterin geworden, sie stürzte nicht, sie ritt schnell, ohne zu zaudern, er folgte ihr nach, besorgt. Eines Nachmittags kam es allerdings zu einem Sturz. Es war aber Struensee, der vom Pferd geworfen wurde. Das Pferd hatte ihn abgeworfen, er hatte lange mit starken Schmerzen in einem Bein dagelegen, schließlich hatte er sich mit Mühe erhoben. Sie hatte ihn gestützt, bis die herbeigerufenen Helfer kamen. »Mein Geliebter«, hatte sie gesagt, »dachtest du, ich würde stürzen? Aber ich bin nicht gestürzt. Ich will das Kind nicht verlieren. Deshalb warst du es, der gestürzt ist.« Er hatte nur gesagt: »Mein Glück steht mir vielleicht nicht länger bei.« Er entband sie selbst. Am Bett der Königin und auf Krücken wurde Struensee Zeuge der Geburt der kleinen Tochter. Er zog das Kind heraus, so empfand er es. Er zog sein Kind heraus, und plötzlich war er überwältigt. Er hatte schon früher Kinder auf die Welt gebracht, aber dies, und er hatte zu schluchzen begonnen. So hatte ihn noch nie jemand gesehen, und sie redeten lange darüber, und für einige wurde es ein Beweis. Aber er hatte geschluchzt. Es war das Kind. Es war das ewige Leben, das er aus ihr zog. Ihr Mädchen war sein ewiges Leben. Hinterher hatte er sich ermannt und getan, was getan werden musste. Er war zu König Christian dem Siebten hineingegangen und hatte ihm mitgeteilt, dass seine Königin, Caroline Mathilde, ihm eine Erbin geboren habe, von einem Mädchen entbunden worden sei. Der König hatte einen desinteressierten Eindruck gemacht und das Kind nicht sehen wollen. Später am Abend hatte er wieder einen Anfall seiner Nervosität bekommen und sich gemeinsam mit dem Negerpagen Moranti damit vergnügt, im Park die Statuen umzustoßen. Das kleine Mädchen wurde auf den Namen Luise Augusta getauft. Innerhalb von 24 Stunden wusste der Hof in Kopenhagen, dass das Kind Struensees und der Königin geboren war. Die Königin-Witwe rief unverzüglich nach Guldberg. Sie hatte mit ihrem sabbernden und brabbelnden Sohn zusammengesessen, dem sie jetzt in der Stunde der Gefahr keinen Blick schenkte, den sie aber die ganze Zeit fest an der linken Hand hielt. Sie begann damit zu sagen, dass das Hurenkind eine Schande für das Land sei und für das Königshaus, aber dass sie jetzt eine Gesamteinschätzung wünsche. Sie verlangte eine Analyse der Lage. Und die bekam sie. Guldberg referierte. Nach dem algerischen Abenteuer, als eine dänische Flotte ins Mittelmeer gesandt und zu großen Teilen vernichtet worden war, bestand eine dringende Notwendigkeit, die Flotte wieder aufzubauen. Das Problem war Struensee vorgelegt worden und er hatte darauf mit zwei Schreiben geantwortet. Das eine verbot die Herstellung von Branntwein auf der Basis von Getreide und jegliches private Schnapsbrennen. Das zweite verkündete, dass er nicht nur beabsichtige, den Hofstaat um die Hälfte zu verringern, sondern auch die Kriegsflotte zu reduzieren. Das bedeutete, dass die Werft auf Holmen ihre Arbeiten einstellen musste. Unter den Arbeitern, besonders den aus Norwegen angeheuerten Matrosen, machte sich Empörung breit. Guldberg war mehrfach in Kontakt mit ihnen gewesen. Eine Delegation hatte ihn auch aufgesucht. Sie hatten gefragt, ob das Gerücht, Struensee halte den König gefangen und beabsichtige, ihn zu töten, der Wahrheit entspreche. Guldberg hatte mit Gesten und Mienen angedeutet, dass dies zwar zutreffe, dass es aber notwendig sei, die Maßnahmen für die Verteidigung des Reichs und des Königshauses genau zu planen und zu entwickeln. Er hatte ihnen gesagt, dass er ihre Empörung über den Verlust ihrer Arbeit auf der Werft teile. Was Struensees Hurerei anbelange, so bete er jeden Abend zu Gott, dass ein Blitz ihn treffen möge, um Dänemarks willen. Sie planten jetzt einen Aufstand. Die Arbeiter wollten nach Hirschholm ziehen. Und dort, hatte die Königin-Witwe gefragt, werden sie ihn töten? Guldberg hatte darauf nur, ohne ein Lächeln, geantwortet, eine Erhebung des unzufriedenen Volks gegen den Tyrannen kann man nie vorhersagen. Und wie im Vorübergehen hatte er hinzugefügt, nur initiieren und lenken. Das neugeborene kleine Mädchen schlief, und er konnte ihre Atemzüge nur wahrnehmen, wenn er das Ohr daran legte. Er fand sie so schön. So hatte er am Ende doch noch ein Kind bekommen. Alles war so still in diesem Sommer. Oh, wie er wünschte, es könnte immer so sein. Aber gegen 9 Uhr am Abend des 8. September 1771 kam ein Wagen über die Brücke zur Schlossinsel Hirschholm gefahren. Es war Graf Rantzau, der auf der Stelle mit Struensee reden wollte. Rantzau war rasend vor Zorn und sagte, er wolle zu einer Entscheidung kommen. »Du bist vollkommen wahnsinnig«, hatte er gesagt. »In Kopenhagen wimmelt es von Pamphleten, die offen dein Verhältnis mit der Königin diskutieren. Sie kennen keine Scham mehr. Das Brennverbot hat sie rasend gemacht. Auf gewisse Teile des Heers ist jedoch Verlass. Nur gerade die Teile hast du nach Hause geschickt. Warum sitzt ihr hier und nicht in Kopenhagen? Ich muss das wissen.« »Auf wessen Seite stehst du?«, hatte Struensee gefragt. »Das frage ich dich auch. Du weißt, dass ich Schulden habe. Deshalb erlässt du ein Gesetz, das besagt, in allen Schuldstreitigkeiten soll ohne Rücksicht auf Stand oder persönliches Ansehen des Schuldners juristisches Recht angewendet werden, was schön klingt, aber ausschließlich dazu gedacht ist, so glaube ich, um mich zu ruinieren. Die eigentliche Absicht. Die Absicht. Auf wessen Seite stehst du? Das will ich jetzt wissen, bevor alles zusammenbricht. Antworte zuerst, sagte Rantzau. Ich schreibe keine Gesetze um deinetwillen und ändere keine um deinetwillen. Die Antwort ist nein. Nein? Nein. Ein langes Schweigen war gefolgt. Dann hatte Rantzau gesagt, Struensee, du bist einen weiten Weg gegangen seit Altona. Unfassbar weit. Wohin willst du jetzt gehen? Wohin willst du selbst gehen? Rantzau war daraufhin aufgestanden und hatte nur gesagt, nach Kopenhagen. Dann war er gegangen und hatte Struensee allein gelassen. Dieser war in seine Kammer gegangen, hatte sich auf sein Bett gelegt und an die Decke gestarrt und versucht, an gar nichts zu denken. Dennoch dachte er wieder und wieder den gleichen Gedanken. Ich will nicht sterben. Was soll ich tun? Flankenschutz, hatte sie gesagt. Aber so viele Flanken, die geschützt werden mussten. Und dann diese Müdigkeit. Er hatte die königliche Expedition in Altona nicht verlassen. Er hatte sich entschlossen, die Wirklichkeit zu besuchen. Wie sollte er es schaffen? Von der Gruppe junger Aufklärer, die sich einst in Altona versammelt hatten, war nun noch einer in Struensees Nähe. Das war Ennewold Brandt. Er war der letzte Freund. Er war der Flötenspieler. Elie Salomon François Reverdil, der kleine, widerliche Jude, wie Rantzau es ausgedrückt hatte, war nach seiner Verbannung wieder aus der Schweiz zurückgerufen worden. Er hatte in den Jahren des Exils in seinem Heimatland fleißig mit Freunden in Dänemark korrespondiert. Seine Trauer und Verzweiflung über das, was geschehen war, waren groß. Er verstand nicht, was sein geliebter Knabe gemeint hatte. Er verstand nichts. Aber als das Angebot zurückzukehren ihn erreichte, hatte er keine Sekunde gezögert. Seine Aufgabe sollte sein, über die einst auf Eis gelegten Pläne für die Beendigung der Leibeigenschaft Rechenschaft zu geben. Er bekam jedoch andere Aufgaben. Nichts sollte so werden, wie er es sich gedacht hatte. Der Grund dafür, dass er andere Aufgaben bekam, war ein eigenartiger Vorfall, der dazu führte, dass Ennewold Brandt in der Gesellschaft Christians unmöglich wurde. Dieser Vorfall, die Sache mit dem Zeigefinger, sollte Brandt das Leben kosten. Doch das war ein halbes Jahr später. Nach dem Vorfall wurde Reverdil Leibwächter des Königs. Vorher war er sein Lehrer gewesen und sein Freund. Jetzt wurde er sein Wächter. Es war eine verzweifelte Lage. Die Wölfe hatten seinen geliebten Knaben zerrissen. Christian war jetzt ein anderer. Nichts war wie vorher. Christian hatte seinen ehemaligen Lehrer willkommen geheißen, aber nicht mit Wärme. Er hatte wie durch eine Eishaut gesprochen und gemurmelt. Die Vorstellung, mit der Reverdil zurückgelockt worden war, dass die große Reform, die Reform der Leibeigenschaft, durchgeführt werden sollte, sie verblasste. Reverdils politischer Einfluss hörte auf. Die Leibeigenschaft hörte nicht auf. Der König wurde bei dem Vorfall leicht verletzt. An dem Tag, an dem das empörende Vorkommnis sich ereignete, der Vorfall mit dem Zeigefinger, wie er von da an genannt wurde, an diesem Tag hatte Struensee die Dekrete über die regionalen Impfstationen und über die Finanzierung der Findlingsstiftung, Einzeldirektiven für die jetzt erlassene Religionsfreiheit für Reformierte und Katholiken, das Gesetz über die Erlaubnis für herrenhutische Sekten, sich frei im Landesteil Schleswig anzusiedeln, sowie Anweisungen für die Pläne über die Einrichtung einer dänischen Entsprechung zu den deutschen Realschulen mit einem Boten nach Kopenhagen abgesandt. Die ganze Arbeit dieser Woche ging mit diesem einen Boten ab. Sie hatte sich im Laufe der Woche angesammelt. Normalerweise ging jeden zweiten Tag ein Bote ab. Das Kleine fügte sich auf eine ganz natürliche Art und Weise dem Großen ein. Das Kleine waren die Reformen. Als das Große sollte sich der Zeigefinger erweisen. Brandt war der Flötenspieler. Struensee hatte ihn in der Altonaer Zeit getroffen, vor allem in Ascheberg. Es war in der Zeit, als man zu Rousseaus Hütte hinaufgewandert war und Texte laut gelesen und von der Zeit gesprochen hatte, die kommen sollte, wenn die guten Menschen die Führung und die Macht übernehmen und die Hydra der Reaktion vertreiben und die Utopie verwirklichen würden. Brandt hatte alle Ideen der neuen Zeit enthusiastisch aufgegriffen, aber sie schienen sich wie Schmetterlinge auf ihn zu setzen. Sie leuchteten und flatterten fort und kamen zurück, und er schien unberührt von ihnen. Sie schmückten ihn. Er fand zu seiner Freude, dass die Damen seiner Umgebung von ihnen entzückt waren, was vielleicht das eigentlich Bedeutungsvolle war. Er war also eine Künstlernatur, hatte Struensee gefunden. Ohne Haltung, aber liebenswert. Die Aufklärung hatte für ihn eine sexuelle Verlockung, die dem Dasein Farbe verlieh, die Nächte spannend und abwechslungsreich machte. Mit der Aufklärung verhielt es sich für Brandt wie mit den italienischen Schauspielerinnen und vor allem wie mit dem Flötenspiel. Es war die Flöte, hatte Struensee in der Zeit der Hütte Rousseaus gedacht, die ihn erträglich machte. Etwas an seiner stillen Besessenheit von seiner Flöte ließ Struensee seine Oberflächlichkeit tolerieren. Das Flötenspiel sprach von einer anderen Seite bei Brandt. Und von der Altonaer Zeit und den Abenden in der Hütte im Ascheberger Park war ihm nicht so sehr Brandts flatterhaftes Liebesverhältnis zur Politik und zur Kunst in Erinnerung geblieben, wohl aber die Einsamkeit, die sein Flötenspiel um diesen jungen Aufklärer herumschuf, der aus jedem beliebigen Grund jede beliebige Ansicht hätte übernehmen können, wenn nur der Glanz da war. Vielleicht war es Brandts Flötenspiel, das auf seine Weise diesen fantastischen Sommer 1771 prägte. Und etwas von diesem Hirschholmer Ton breitete sich aus. Der Ton von Leichtsinn, Freiheit und Flötenspiel lag wie ein sinnlicher Unterton auch über Kopenhagen in diesem warmen und leidenschaftlichen Sommer. Die großen königlichen Parks wurden durch Struensees Erlasse auch für die Allgemeinheit geöffnet. Die Vergnügungen nahmen zu, was in gewissem Maß damit zusammenhing, dass die Befugnis der Polizei, die Bordelle zu kontrollieren, aufgehoben wurde. Es kam ein Dekret, das der Gewohnheit der Polizei, nach 9 Uhr abends in Bordelle und Wirtshäuser einzudringen und dort durch Visitation zu prüfen, ob Lasterhaftigkeit vorlag, ein Ende machte. Die Visitationsprinzipien waren regelmäßig zur Erpressung der Kunden benutzt worden. Das Laster war dadurch kaum weniger geworden, aber die Einkünfte der Polizei waren gestiegen. Man hatte auf der Stelle bezahlen müssen, um nicht festgenommen zu werden. Aber für die Bevölkerung war die Öffnung der Parks das Wichtige. Schändung der königlichen Parks, also nächtlicher Geschlechtsverkehr in Kopenhagens Schlossparks, war bisher mit dem Verlust eines Fingerglieds bestraft worden, wenn man nicht auf der Stelle bezahlen konnte, was man letzten Endes immer konnte. Jetzt wurden die Parks geöffnet. Besonders der Garten von Schloss Rosenborg wurde in diesen warmen Kopenhagener Sommernächten zu einem fantastischen, erotischen Spielplatz. Auf den Rasenflächen und zwischen den Büschen, in einem Dunkel, das verbarg und lockte, entstand ein murmelnder, lachender, wimmernder und spielerisch-erotischer Versammlungsplatz, auch wenn Rosenborg bald von Frederiksbergs Park übertroffen wurde, der nachts nur teilweise beleuchtet war. 3 Abende in der Woche war dieser Park speziell für maskierte Paare geöffnet. Das Recht des Volks auf Maskeraden war proklamiert worden, und zwar in öffentlichen Parks und nachts. In Wirklichkeit bedeutete dies das Recht, im Schutz einer gewissen Anonymität der Masken ungehemmt im Freien zu kopulieren. Maskierte Gesichter, geöffnete Schöße und flüsternde Stimmen. Früher waren die königlichen Parks den Damen des Hofs vorbehalten gewesen, die sie unter ihren Sonnenschirmen unendlich langsam durchquert hatten. Aber jetzt wurden sie der Allgemeinheit geöffnet. Und nachts. Nachts. Eine Woge von Lust ergoss sich über die ehemals heiligen und geschlossenen Parks. Das überbevölkerte Kopenhagen, in dessen vollgepferchten Slumvierteln jede Lust des Fleisches sich in überbevölkerten Räumen drängte, in denen die Lust hörbar war und sich an der Lust und der Scham der anderen rieb. Die zusammengedrängte Kopenhagener Bevölkerung bekam jetzt Zugang zu den neuen königlichen Gärten der Lust. Parks, Nacht, Samen, Duft von Lust. Es war liederlich, anstößig, irrwitzig erregend. Und alle wussten, dies war die Ansteckung der Sünde, die von der königlichen Hurerei ausging. Im Grunde hatten Struensee und die Königin die Schuld. Wie empörend, wie verlockend. Aber wie lange? Es war, als liege ein schwerer, gehetzter und keuchender Atem über Kopenhagen. Die Zeit bald abgelaufen. Es galt, die Gelegenheit zu nutzen, bevor die Strafen, Verbote und die rechtmäßige Empörung wieder an die Reihe kamen. Es war wie eine Jagd nach der Zeit. Bald würde die Liederlichkeit von einem strafenden Feuer ausgelöscht werden. Aber bis dahin, diese kurzen Wochen, bis dahin. Brandts Flötenspiel gab den Ton an. Fort waren die Verbote des alten pietistischen Regimes gegen Bälle, Schauspiele und Konzerte an Samstagen und Sonntagen in der Fasten- und der Adventszeit. Wann war überhaupt etwas erlaubt gewesen? Wie durch einen Zauberschlag waren die Verbote verschwunden. Und in den Parks jetzt diese Schatten, Körper, Masken, diese Lust und über allem eine geheimnisvolle Flöte. Brandt war 3 Tage später als die anderen nach Hirschholm gekommen und hatte zu seinem Entsetzen erfahren, dass er zum Adjutanten des Königs ausersehen worden war. Kindermädchen, hatte man gesagt. Er fand sich auf ein Schloss versetzt, auf einer Insel, weit weg von Maskeradenbällen und Theaterintrigen. Seine Rolle sollte sein, sich Christians Spiele und sein manisches Geleier anzusehen. All das war sinnlos und weckte seine Wut. Er war trotz allem Maître de Plaisir, Kulturminister. Was war hieran Kultur? Die königliche Kinderkrippe? Er fand die Ausflüge in die Natur ermüdend. Er fand Struensees und der Königin Liebe frustrierend und bar jeden Interesses für ihn selbst. Er war von der Gesellschaft der italienischen Schauspielerinnen verbannt. Er fand Caroline Mathildes und Struensees Spiele mit dem kleinen Knaben und ihre Bewunderung für das kleine Mädchen lächerlich. Er vermisste den Hof, Kopenhagen, das Theater. Seine Aufgabe war es, dem König Gesellschaft zu leisten, dessen Verhalten grotesk war, wie immer. Er war der Wächter eines geisteskranken Monarchen. Er hatte höhere Ambitionen. Es kam zu einem Konflikt. Im Vergleich mit den Konsequenzen, die das Ereignis hatte, war das, was geschah, eine komische Bagatelle. Eines Tages am Mittagstisch der Königin hatte der König, der sich am Tischgespräch nicht beteiligte, sondern seiner Gewohnheit gemäß vor sich hin murmelte, sich plötzlich erhoben und mit einem eigenartig gekünstelten Tonfall, als sei er ein Schauspieler auf einer Bühne, auf Brand gezeigt und gerufen: »Ich werde Ihnen jetzt eine ordentliche Abreibung mit dem Stock geben, eine Tracht Prügel, weil Sie es verdienen. Ich spreche mit Ihnen, Graf Brandt. Haben Sie verstanden?« Es wurde sehr still. Einen Augenblick später hatten die Königin und Struensee König Christian beiseite gezogen und auf ihn eingeredet, doch ohne dass die anderen hören konnten, was gesagt wurde. Der König war daraufhin in Tränen ausgebrochen. Er hatte dann mit Gesten, aber immer noch vom Weinen geschüttelt, seinen alten Lehrer Reverdil gerufen. Sie waren gemeinsam ins Vorzimmer gegangen, wo Reverdil den König beruhigt und ihn getröstet hatte. Vielleicht hatte er Christian auch unterstützt und ermuntert, weil Reverdil Brandt immer verachtet hatte. Und vielleicht der Meinung war, Christians Ausfall sei auf irgendeine Weise ein Wort zur rechten Zeit gewesen. Auf jeden Fall hatte Reverdil den König nicht zurechtgewiesen, wofür er später kritisiert wurde. Die übrigen an der Tafel hatten beschlossen, dem König jetzt eine Lektion zu erteilen, um ähnlich verletzende Auftritte in Zukunft zu verhindern. Struensee hatte dem König mit Strenge klargemacht, dass Brandt eine Entschuldigung und Genugtuung verlange, weil er öffentlich gekränkt worden sei. Der König hatte nur mit den Zähnen geknirscht, mit den Händen seinen Körper betastet und sich geweigert. Später, nach dem Abendessen, war Brandt ins Zimmer des Königs gegangen. Er hatte Moranti und Phoebe, der Zofe der Königin, die mit ihm spielten, befohlen, das Zimmer zu verlassen. Dann hatte er die Tür geschlossen und den König gefragt, welche Waffe er wähle in dem Duell, das jetzt ausgetragen werden müsse. Der König hatte nur erschrocken und in Todesangst den Kopf geschüttelt, worauf Brandt sagte, dass die Fäuste wohl genügten. Da hatte Christian, der sich oft mit spielerischen Ringkämpfen vergnügte, geglaubt, er könne auf diese eher scherzhafte Weise davonkommen. Aber Brandt war von einer völlig unbegreiflichen und überraschenden Wut gepackt worden, hatte Christian mitleidslos niedergeschlagen und dem schluchzenden Monarchen Beschimpfungen an den Kopf geworfen. Es war zu einem Ringkampf auf dem Boden gekommen. Und als Christian sich mit den Händen zu wehren versuchte, hatte Brandt ihn in einen Zeigefinger gebissen, dass er blutete. Brandt hatte danach den schluchzenden König auf dem Fußboden zurückgelassen, war zu Struensee hineingegangen und hatte gesagt, er habe Genugtuung bekommen. Die in aller Hast herbeigerufenen Hofleute hatten Christians Finger verbunden. Struensee hatte allen verboten, hierüber etwas nach außen zu tragen. Die offizielle Darstellung sollte sein, falls jemand fragte, dass das Leben des Königs nicht in Gefahr gewesen sei, dass Graf Brandt nicht versucht habe, den König zu töten, dass spielerische Ringkämpfe eine Gewohnheit des Königs seien, dass diese eine nützliche Übung für die Glieder seien, aber man sollte strengstes Stillschweigen über den Vorfall bewahren. Zur Königin hatte Struensee jedoch sehr bedrückt gesagt: »In Kopenhagen wird das Gerücht verbreitet. Wir wollten den König töten. Wenn sich diese Sache herumspricht, sieht es schlecht aus. Ich begreife diesen Brand nicht.« Am nächsten Tag wurde Brand als erster Adjutant durch Reverdil ersetzt und bekam mehr Zeit für sein Flötenspiel. Reverdil hatte deshalb keine Zeit, an seinem Plan für die Aufhebung der Leibeigenschaft der Bauern zu arbeiten. Mehr Zeit fürs Flötenspiel auf Kosten der Politik. Brand vergaß die Episode bald. Er sollte später Veranlassung bekommen, sich an sie zu erinnern. Der Herbst kam spät in diesem Jahr. Die Nachmittage waren still und man machte Spaziergänge, trank Tee und wartete. Damals, vor einem Jahr, im vorletzten Spätsommer im Ascheberger Park, war alles so verzaubernd gewesen und neu. Jetzt versuchte man, das Gefühl zu rekonstruieren. Es war, als wolle man eine Glocke aus Glas über Hirschholm und den Sommer stülpen. Man ahnte, dass dort draußen im Dunkel, in der dänischen Wirklichkeit, die Zahl der Feinde wuchs. Nein, man wusste, die Feinde waren mehr als in jenem Spätsommer im Ascheberger Park, wo noch Unschuld gewesen war. Jetzt war es, als befänden sie sich auf einer Bühne und der Lichtkegel um sie verengte sich, die kleine Familie im Licht und um sie herum ein Dunkel, in das sie nicht hinaus wollten. Die Kinder waren das Wichtigste. Der Knabe war 3 Jahre alt. Und Struensee führte in der Praxis alle theoretischen Prinzipien für die Kindererziehung durch, die er zuvor formuliert hatte. Gesundheit, natürliche Kleider, Bäder, Leben an der frischen Luft und natürliches Spiel. Und das kleine Mädchen sollte bald folgen. Noch war sie zu klein. Sie war lieb. Das kleine Mädchen war liebreizend. Sie zog die Bewunderung aller auf sich. Das kleine Mädchen war jedoch, das wussten alle, aber niemand sagte es, der eigentliche Kernpunkt, gegen den sich der dänische Hass auf Struensee richtete. Das Hurenkind. Man erhielt ja Berichte. Alle schienen es zu wissen. Struensee und die Königin saßen häufig in dem schmalen Gartenstreifen vor dem linken Flügel des Schlosses, wo Gartenmöbel und Sonnenschirme aufgestellt waren. Sie konnten weit in den Park auf der anderen Seite hineinsehen. Eines Abends betrachteten sie in der Entfernung König Christian, wie immer in Gesellschaft Morantis und des Hundes, wie Christian jenseits des Wassers wandernd damit beschäftigt war, Statuen umzustoßen. Es war im hinteren Teil des Gartens. Die Statuen waren die ständigen Objekte seiner Wut oder seiner Scherzlaunen. Man hatte versucht, sie mit Seilen zu befestigen, sodass sie nicht umgestoßen werden konnten. Doch es hatte nicht funktioniert, es war sinnlos. Man musste sie nach den Verwüstungszügen des Königs wieder aufrichten, ohne auch nur zu versuchen, Schäden und abgeschlagene Teile zu reparieren. Deformationen, die entstanden waren, wenn der König von Melancholie befallen wurde. Struensee und die Königin hatten lange dagesessen und wortlos seinen Kampf mit den Statuen betrachtet. All das war ihnen jetzt wohl bekannt. »Wir sind hieran gewöhnt«, hatte Caroline Mathilde gesagt, »aber wir dürfen das niemanden außerhalb des Hofs sehen lassen.« »Alle wissen es doch.« »Alle wissen es.« »Aber es darf nicht darüber gesprochen werden«, hatte Caroline Mathilde gesagt. »Er ist krank.« Man sagt in Kopenhagen, die Königin Witwe und Guldberg planten, ihn in ein Asyl zu bringen. Aber dann ist Schluss mit uns beiden. Schluss? Heute stürzt dieser von Gott auserwählte Statuen um. Morgen stürzt er uns um. Das tut er nicht, hatte Struensee gesagt. Aber ohne Christian bin ich nichts. Wenn es zum dänischen Volk durchdringt, dass Gottes Erwählter nur ein Irrer ist. Dann kann er nicht mehr seinen Arm ausstrecken und auf mich zeigen und sagen, du, du sollst mein Arm sein und meine Hand. Und du sollst eigenhändig und alleinherrschend Dekrete und Gesetze unterzeichnen. Er überträgt seine Erwähltheit. Kann er das nicht, dann bleibt nur. Stronsee hielt inne. Der Tod, warf die Königin ein. Oder die Flucht, sagte Stronsee. Lieber der Tod als die Flucht, hatte die Königin dann nach einer Weile des Schweigens gesagt. Lautes Lachen schallte über das Wasser herüber. Moranti jagte jetzt den Hund. Ein so schönes Land, hatte sie gesagt, und so hässliche Menschen. Haben wir noch Freunde? Ein oder zwei, hatte Stronsee erwidert. Ein oder zwei. Ist er wirklich wahnsinnig? Hatte sie gefragt. Nein, hatte Stronsee geantwortet, aber er ist kein Mensch aus einem Guss. Wie furchtbar das klingt, hatte sie gesagt. Ein Mensch aus einem Guss. Wie ein Monument. Er antwortete nicht. Da hatte sie hinzugefügt. Aber bist du das? Sie hatte begonnen, bei Stronsee zu sitzen, wenn er arbeitete. Zuerst glaubte er, sie wolle in seiner Nähe sein. Dann erkannte er, dass es seine Arbeit war, die sie interessierte. Er musste ihr erklären, was er schrieb. Zuerst tat er es mit einem Lächeln. Dann, als er erkannt hatte, mit welch großem Ernst sie bei der Sache war, gab er sich Mühe. Eines Tags war sie mit einer Liste von Personen zu ihm gekommen, die sie entlassen wollte. Zuerst hatte er gelacht, dann erklärte sie es ihm, und er verstand. Nicht Hass oder Neid lagen der Liste zugrunde. Sie hatte eine Beurteilung der Machtstruktur vorgenommen. Ihre Analyse erstaunte ihn. Er glaubte, ihre sehr klare, sehr brutale Betrachtungsweise der Machtmechanismen sei am englischen Hof entstanden. Nein, hatte sie gesagt, ich habe in einem Kloster gelebt. Wo hatte sie das alles gelernt? Sie war keine von denen, die brandverächtlich weibliche Intriganten zu nennen pflegte. Struensee begriff, dass sie eine andere Art von Zusammenhängen sah als er selbst. Der Traum von der guten, auf Gerechtigkeit und Vernunft gebauten Gesellschaft war seiner. Sie war besessen von den Instrumenten. Die Handhabung der Instrumente nannte sie das große Spiel. Wenn sie von dem großen Spiel sprach, verspürte er Unbehagen. Er wusste weshalb. Es war der Ton der Gespräche von damals unter den sehr brillanten Aufklärern in Altona, als er begriffen hatte, dass er nur ein Arzt war und geschwiegen hatte. Er hörte zu und schwieg auch jetzt. Eines Abends hatte sie ihn beim Vorlesen aus Holbergs moralischen Gedanken unterbrochen und gesagt, dies seien doch nur Abstraktionen. Alle diese Prinzipien seien richtig. Aber er müsse die Instrumente verstehen. Er müsse die Mechanismen sehen. Er sei naiv, sein Herz sei allzu rein. Die mit dem reinen Herzen seien zum Untergang verurteilt. Er habe es nicht verstanden, den Adel zu gebrauchen. Er müsse die Feinde spalten. Die Stadt Kopenhagen ihrer administrativen Selbstständigkeit zu berauben, sei dumm und schaffe unnötige Feinde. Er hatte sie nur verwirrt und schweigend angestarrt. Die Reformen, meinte sie, müssten sowohl gegen etwas als auch auf etwas hingerichtet sein. Seine Dekrete flossen ihm aus der Feder, aber sie entbehrten eines Plans. Er müsse sich seine Feinde wählen, hatte sie gesagt. Er kannte den Ausdruck schon, hatte ihn schon gehört. Er hatte gestutzt und gefragt, ob sie mit Ransau gesprochen habe. Ich erkenne den Ausdruck wieder, hatte er gesagt. Er ist nicht aus der Luft gegriffen. Nein, hatte sie geantwortet. Aber vielleicht hat er das Gleiche gesehen wie ich. Stronsee fühlte sich verwirrt. Der englische Gesandte Keith hatte Brandt gegenüber geäußert, es sei ihm wohl bekannt, dass Ihre Majestät die Königin jetzt uneingeschränkt durch den Minister regiert. Brandt hatte es weitergetragen. War das eine Wahrheit, die er verdrängt hatte? Eines Tages hatte er ein Dekret ausgefertigt, dass die Kirche in der Amaliegard ausgeräumt und in ein Frauenkrankenhaus umgewandelt werden sollte. Und er hatte fast nicht gemerkt, dass es ihr Vorschlag war. Es war ihr Vorschlag. Und er hatte ihn formuliert und unterschrieben und geglaubt, es sei sein eigener. Aber es war ihr Vorschlag. Hatte er Überblick und Kontrolle verloren? Er war sich nicht sicher. Er hatte es verdrängt. Sie saß ihm gegenüber am Schreibtisch, hörte zu und kommentierte. »Ich muss dich das große Spiel lehren«, pflegte sie dann und wann zu ihm zu sagen, weil sie wusste, dass er den Ausdruck verabscheute. Er hatte sie daraufhin eines Tages, scheinbar scherzhaft, an ihren Wahlspruch erinnert. »Oh, keep me innocent. Make others great.« Das war damals, hatte sie gesagt. Das war im Frühjahr. Das ist so lange her. Im Frühjahr, pflegte sie oft zu sagen, in ihrer eigenartigen Sprache. Es gab vieles, das im Frühjahr war. Der Besuch des Leibarztes von Per-Ulof Enquist. Eine Lesung in 15 Folgen mit Gerd Heidenreich. Regie Horst Raspe. Redaktion Kirsten Böttcher und Nils Beindker. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks. Das Buch ist in der Übersetzung von Wolfgang Butt im Hansa Verlag erschienen.